unter der direkten Leitung vom Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberstem Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, führten die Wissenschaftler und Techniker der Akademie für Landesverteidigung am 4. Juli den Testschuss der neu entwickelten interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 erfolgreich durch. Kim Jong-un leitete vor Ort den Raketentestschuss. Mehrere Tage vor dem Testschuss suchte er öfters den Arbeitsplatz für die vollständige Montage der Rakete auf und beobachtete dabei aufmerksam die Vorbereitung der Wissenschaftler und Techniker auf den Testschuss. Bei der Betrachtung der neuen interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 sagte er mit Nachdruck, die langjährige Auseinandersetzung mit dem US-Imperialismus sei schließlich in die Endphase eingetreten. Es sei nun die Zeit, den USA, die ungeachtet der Warnung der Terroristen, diese auf ihren Willen testen wollen, eine Lehre zu erteilen. In der Frühe vom Tag des Testschusses begab er sich wiederum an den Ort für den Raketentestschuss und informierte sich über den Plan für den Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete. Diesmaliger Raketentestschuss hatte es zum Ziel, die taktisch-technischen Kennziffern und die technischen Besonderheiten der neu entwickelten interkontinentalen ballistischen Rakete, die mit einem großen und schweren Atomsprengkopf ausgerüstet werden kann, zu bestätigen und alle technischen Besonderheiten des Gefechtskopfes beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, wie die Wärmebeständigkeit der Spitze des Gefechtskopfes der Rakete, die mit dem eigenhändig entwickelten Kohlenverbundwerkstoff hergestellt wurde, und die strukturelle Sicherheit endgültig festzustellen. Nach dem Befehl von Kim Jong-un wurde um 9 Uhr die interkontinentale ballistische Rakete vom Typ Fassung 14 vom Südkorea mit einer gewaltigen Feuersäule gestartet. Durch den Raketentestschuss wurden die Besonderheit der Trennung der Rakete von der Abschussrampe beim Start und die technischen Besonderheiten des Systems für Fernlenkung und Stabilisierung und des strukturellen Systems je nach den Stufen in der Treibflugstrecke festgestellt. Es wurden auch die Besonderheiten des Triebes und der Abschaltung des leistungsstarken Triebwerkes der ersten Stufe erneut bestätigt und die Eigenschaften des Betriebs, der Abschaltung und der Arbeit des neu gebauten Triebwerkes der zweiten Stufe mit höherem spezifischen Schub festgestellt. Außerdem wurden die Bewegungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit des neu konstruierten Stufentrennungssystems überprüft, die Besonderheit der Steuerung der Haltung des schweren Gefechtskopfes in der Mittelstrecke nach dessen Trennung erneut festgestellt und die Eigenschaften der terminalen Verlenkung und die strukturelle Stabilität unter den härtesten Bedingungen des Wiedereintritts bestätigt. Insbesondere wurde die Innentemperatur der Spitze des Gefechtskopfes in der tausende Grad Celsius hohen Temperatur und unter den harten Überlastungs- und Vibrationsbedingungen, was sich beim Wiedereintritt auf den Gefechtskopf auswirkt, zwischen 25 und 45 Grad Celsius stabil aufrecht erhalten und funktionierte der Atomsprengkopf-Explosionsregulator in Ordnung. Und der Gefechtskopf traf nach dem Flug ohne geringste strukturelle Zerstörung genau das gezielte Wassergebiet. Es wurde auch bestätigt, dass die Eigenschaft der Bewegung des Abschussrampenfahrzeuges mit der interkontinentalen ballistischen Rakete und alle technischen Besonderheiten der Vorbereitung auf den Raketenstart den taktisch-technischen Forderungen des Waffensystems entsprechen. An der Beobachtungsstelle verfolgte Kim Jong-un aufmerksam den Flug der interkontinentalen ballistischen Rakete, die auf dem Monitor angezeigt wurde. Nachdem Kim Jong-un das Ergebnis des Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 analysierte, erklärte er, dass der Test völlig gelungen sei. Lachend sagte er den Funktionären, Wissenschaftlern und Technikern, die Amerikaner, die heute die strategische Wahl der TVRK erlebt haben müssten, würden sich sehr ärgern. Ihnen würde das Geschenk der TVRK zu ihrem Unabhängigkeitstag nicht gefallen. Auch künftig solle man ihnen öfters größere und kleinere Geschenke machen, damit sie keine Langeweile verspüren. Weiter betonte er, Den Wissenschaftlern und Technikern der Akademie für Landesverteidigung sei diesmal auch der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fasan 14, die das Herz der USA treffen könne, auf einmal gelungen. Dadurch hätten sie die souveräne Würde von Südkorea und den unbeugsamen Geist des heroischen koreanischen Volkes restlos demonstriert und die absolute Autorität der Partei der Arbeit Koreas zuverlässig verteidigt. Der gelungene Raketentestschuss sei ein neuer glänzender Sieg des koreanischen Volkes im Konfrontationskampf gegen den Imperialismus und die USA. Er zolle dem koreanischen Volk, dass trotz der wilden Herausforderungen der US-Imperialisten und ihrer Handlanger und der großen Schwierigkeiten ohne geringste Schwankung den Kurs der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte absolut unterstützt habe, großen Respekt und statte diesem herzlichsten Dank ab. Kim Jong-un sprach voller Stolz, die TVRK besitze nun Atom- und Wasserstoffbombe und interkontinentale ballistische Rakete. Dadurch hätten die gesamte Macht und die strategische Stellung des Heimatlandes ein neues, hohes Niveau erreicht. Man solle großen Stolz darauf haben, trotz des ständigen Drucks und der Sanktionen der feindseligen Kräfte die mächtige nukleare Kriegsabschreckungskraft eon verstärkt zu haben. Solange die feindselige TVRK-Politik der USA und ihre nukleare Drohung nicht mit Wurzel ausgerottet werden, werde die TVRK niemals über ihre Atomwaffen und ballistischen Raketen verhandeln und vom selbstgewählten Weg zur Verstärkung der Atomstreitkräfte nicht im geringsten Schritt treten. Kim Jong-un ließ sich mit allen Wissenschaftlern, Technikern und Funktionären der Akademie für Landesverteidigung, die den Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fasan 14 erfolgreich durchführten, ein Erinnerungsfoto machen. Bei der Begutachtung des Raketentestschusses wurde er von Lee Byung-chul, Kim Rak-gyum, Kim Jong-sik, Jong Sung-il, Chang Chang-ha, Jeon Il-ho, Yoo Jin und Cho Young-won begleitet.